Agrarlandschaften diverser Gestalten. Klar ist, dass die Agrarlandschaften wieder biodiverser werden müssen. Dazu braucht es mehr Ökolandbau. Auf ökologisch betriebenen landwirtschaftlichen Flächen ist die Artenvielfalt im Schnitt um ein Drittel höher, wobei der Unterschied zwischen ökologischer und konventioneller Praxis im Ackerbau besonders deutlich ausfällt. In Deutschland sind knapp 10% der Flächen ökologisch bewirtschaftet, in der EU rund 9% und weltweit erst etwa 1,5%. Dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung zufolge soll dieser Wert bis 2030 auf 30% wachsen. Auch in der Farm-to-Fork-Strategie des Green Deal der EU ist eine Steigerung auf mindestens 25% bis dahin vorgesehen. Diverse Ökolandbauverbände haben unterschiedlich strenge Regeln. Aber zum Kern gehört bei allen der Verzicht auf leicht lösliche mineralische Stickstoffdüngemittel und eine Tierhaltung, die sich im Wesentlichen an der verfügbaren Fläche orientiert. Dadurch können Nährstoffe aus Mist und Gülle auf das eigene Land ausgebracht und von den Pflanzen problemlos aufgenommen werden, heißt es dazu beim Umweltbundesamt. Und vor allem, dadurch kommt es zu weniger überschüssigen Nährstoffen im Boden. Oberflächengewässer und das Grundwasser sind nicht so stark durch Nährstoffe wie Nitrat gefährdet wie im konventionellen Landbau. Auch der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel steigert die biologische Vielfalt. Aber man muss sich gar nicht allein auf den Ökolandbau beschränken. Auch eine größere Rücksicht auf die Umwelt in konventionellen Betrieben kann großen Nutzen stiften. Eine wichtige Änderung wäre, Kühe, Schafe oder Pferde nicht im Stall stehen, sondern weiden zu lassen. Nur dann gibt es die für Biodiversität wertvollen und blütenreichen Wiesen und Weiden, die besonders stark bedroht und zurückgegangen sind. Weniger Dünger, weniger Pflanzenschutz, dafür mehr natürliche Methoden zur Schädlingsbekämpfung, wie Fruchtwechsel, Zwischenfruchtanbau, biologische Schädlingsbekämpfung durch Spinnen oder Vögel, können ebenfalls zu mehr Artenvielfalt in der Landwirtschaft beitragen. Auch ein Wechsel zu robusteren Sorten, die weniger Pflanzenschutzmittel brauchen und mit den als Folge des Klimawandels abnehmenden Niederschlägen besser zurechtkommen, bringt Erfolge.